die Schusswaffe heute mal als alltägliches, historisch gewachsenes und mittlerweile rechtlich umkämpftes und fest verordnetes Wirtschafts- und Gebrauchsgut möchten wir mal durchsprechen. Du hast davon ein bisschen Ahnung. Ich weiß nicht, ob du eine Waffe mit dir führst, vermutlich nicht, weil wir ja in Deutschland sind und normalerweise, wenn wir jetzt nicht auf die Jagd gehen oder im Schützenverein sind, sowas auch nicht brauchen und auch in der Regel mittlerweile gar nicht haben wollen, weil vielleicht ist ja auch einfach die Bewaffnung für die Privatperson ein bisschen unattraktiv oder ein bisschen out. Ach, ich weiß nicht, ob das out ist. Also ich trage tatsächlich nicht im Alltag eine Waffe mit mir rum. Zum einen darf ich das gar nicht und zum anderen wüsste ich jetzt auch gar nicht genau, wofür ich diese mit mir rumtragen sollte. Also vielleicht mal, wenn ich Durst habe, um mir wie Lucky Luke in so einem Kaktus so einen Drink zu schießen. Aber ansonsten würde mir da nicht wirklich was einfallen. Was aber allerdings so ist, ich habe tatsächlich eine Waffe. Ich habe auch eine erlaubnispflichtige Waffe, so eine Seenotsignalpistole. Allerdings habe ich die im Safe, weil die darf ich gar nicht durch die Gegend tragen und mit mir führen. Okay, das ist aber wahrscheinlich nur als Definition eine Waffe. Also wirklich jemanden anschießen möchte man damit vermutlich nicht und ist wahrscheinlich auch nicht so ratsam. Um Gottes Willen, das wäre überhaupt nicht ratsam, vor allen Dingen, weil man die Person damit möglicherweise schwer verletzen würde oder im schlimmsten Fall sogar töten würde. Und meiner Meinung nach sollten Waffen auf keinen Fall dazu eingesetzt werden, Menschen zu verletzen oder gar zu töten, sondern sie sollten, wenn überhaupt, das verhindern. Gut, aber wo ich erstmal anfangen möchte, gerade jetzt mal vom Verhindern sprechen, die Waffe an sich oder kommt ja vielleicht eher auch vom Werkzeug und war vermutlich immer ein Naturgut, Gebrauchsgut, ne? Die Stöcker, mit denen man sich früher verteidigt hat, später die über dem Feuer erhitzten Stöcker und Speere und Spieße und dann sowie auch Pfeile. Heute haben wir ja da eine größere Trennung. Wir haben die Waffen natürlich vorwiegend im Militär. Wir haben die im Wald bei Forstwirten auch oder waren es nur Jäger? Ein Forstwirt-Trick? Ja, also der Jäger natürlich, der Berufsjäger. Förster, ich überlege gerade, haben Förster eine Waffe oder ist das nur im Film so? Eigentlich brauchen die keine. Also ich glaube, in amerikanischen Spielfilmen ist es wahrscheinlich so, weil ist da ja, der Förster Fall. Nicht auch so zur Hälfte Sheriff oder sowas? Naja, der dürfte... Ja, ich glaub, also, ja so ein Ranger. Ich glaube, der hat genau, im, der Ranger im Film hat das. So ein Förster auch immer hoheitliche Befugnisse. Das ja, ist ja auch in der also, Wirklichkeit ganz so. Na klar, also in amerikanischen Wäldern, da ist es auch entsprechend gefährlich. Ja, ja. In diesen historischen Wäldern, da sollte man sich auch wirklich bis an die Zähne bewaffnen, das ist klar. Auch im Camping, denke ich, oder im Backpacking, da habe ich mir gestern ein Video angeschaut, was man eigentlich alles dabei haben muss, wenn man mal in freier Natur unterwegs ist. Und da bin ich auf so einen amerikanischen YouTube-Kanal gelangt und da wurde ganz klar hervorgehoben, man sollte schon auch eine Glock 22 dabei haben. Und der Akteur, der da gesprochen hat, der hat die dann halt eben ganz stolz gezeigt, meinte aber, okay, es ist eben doch nur eine Glock 22, aber zum Glück haben seine 6 Freunde, die dabei sind, auch alle eine. Und zu 6, wenn jeder eine Handfeuerwaffe hat mit 50 Schuss, kann man sich, glaube ich, als kleine Privatarmee in einem amerikanischen Naturschutzgebiet schon relativ sicher fühlen. Ja, da gibt es ja unglaublich gefährliche Tiere, beispielsweise Kaninchen, Mäuse. Ja, da muss man schon echt aufpassen. Also das auf jeden Fall, ja, ja. Ohne erhobene Waffe würde ich durch so einen Wald, glaube ich, nicht durchgehen. Nein, aber auf keinen Fall. Um an unsere Breiten gerade zu gucken, wir haben ja hier auch eine gewisse Waffenhistorie. Also wir haben ja zum Beispiel die Marke Walter und ich bin ja nicht so der Spezialist, aber ich weiß, dass man die weltweit kauft und dass es ein beliebtes deutsches Gut ist, was Verbreitung gefunden hat. Und dann haben wir ja immer wieder die modernen Tendenzen, dass das Recht diesen Waffenbesitz auch einfach nachwächst. Also wir haben in Deutschland natürlich einige Fälle gehabt, die diese Gesetze so ein bisschen verschärft haben, aber historisch gesehen. Du meinst hier wahrscheinlich den Amoklauf 2001 in Erfurt, das ist richtig. Ne? Danach wurde natürlich die Waffengesetzgebung in Deutschland verschärft. Zum Beispiel, Das Problem war damals, glaube ich, soweit ich weiß, dass da einer die Waffe einfach zu Hause rumliegen hatte und somit da einfach einer kommen konnte, in dem Fall dieser Amokschütze, sich das Ding nehmen konnte und damit viele andere Menschen erschießen konnte. Und danach hat man, glaube ich, unter anderem anders geregelt, dass die Waffe immer gut verschlossen sein muss, in einem geeigneten Safe gelagert werden muss, sodass da nicht jeder einfach Zugriff drauf hat. Gut, wenn wir dann wieder auf Amerika gucken, da ist dann aus dieser Naturpraxis, wo die Waffe oder eher gesagt vielleicht damals das Werkzeug war, heute wieder erneut naturalisiert worden oder vor einigen Jahrzehnten. Ne, gehört es ja auch zum guten Ton, da eine Waffe bei sich zu tragen und auch noch heute immer wieder gerne als Sportgerät auch verortet oder einfach als Werkzeug wirklich. Hier sieht ja, historisch ganz klar, das gehört ja auch zur täglichen Kultur. Ich meine, das ist ja in der amerikanischen Verfassung das Recht für jeden, eine Waffe zu haben, verankert. Für den Fall, dass der englische König kommt, dass man sich dann entsprechend verteidigen kann. Ja, okay. Und natürlich auch gewisse Kulturalitäten oder kulturelle Veranstaltungen hier, wie der Unabhängigkeitstag, die werden ja auch immer gerne mit Waffen und Kanonen schön beschossen, diese Tage, und gefeiert. Ja. Da findet man es natürlich auch schön wieder. Oder im militärischen Begräbnisgut da sowieso, da gehört es natürlich auf jeden Fall dazu. Wie sieht denn das bei uns aus? Also klar, wir haben die Jagd, wir haben auch die Bundeswehr und wir haben die Polizei und andere Einsatzteams sicherlich auch noch. Finden wir die Waffe sonst hier noch irgendwo wieder? Also wer als Privatperson braucht und möchte denn überhaupt heute noch eine Waffe haben? Ja, das ist eine gute Frage. Als Privatperson, ich glaube, möchte, sind das vor allen Dingen Leute, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was man mit einer Waffe eigentlich anrichten könnte und vielleicht auch besser keine haben sollten. Also die Leute, die Privatpersonen, die in Deutschland eine Waffe haben dürfen, das sind zum einen die Sportschützen, also Menschen, die wirklich dem Schießsport regelmäßig nachgehen. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ich da hin und wieder mal zum Schießstand gehe, sondern da muss man tatsächlich in einem Verein sein und mindestens 12-mal im Jahr auch tatsächlich am Schießtraining teilnehmen, also nicht mal nur so einen Schuss, sondern tatsächlich trainieren und üben. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man da eine Weile Mitglied ist in so einem Verein, dass man sich tatsächlich eine eigene Waffe kaufen darf. Dafür muss man dann eine Waffenbesitzkarte beantragen. Das ist gar nicht so einfach, die zu bekommen. Mindestens 25 Jahre, ansonsten psychologisches Gutachten, einwandfreies Führungszeugnis und ein Bedürfnisnachweis, das wäre dann eben in diesem Fall der Schießsport. Dann muss man eine Aufbewahrungsmöglichkeit haben, das heißt einen Waffenschrank zu Hause. Und ganz, ganz wichtig, mit der Waffenbesitzkarte ist man zwar dazu berechtigt, so eine Waffe zu besitzen, allerdings, und das wissen ganz viele nicht, nicht berechtigt, diese Waffe zu führen. Das heißt, der Sportschütze, der die Waffe zu Hause hat und dann zum Schießstand geht, der darf die nicht einfach ins Handschuhfach legen und sagen, Mensch, ich gehe schießen, sondern der darf die nur transportieren ohne Munition. Das heißt, zum Beispiel die Munition verschlossen im Handschuhfach und die Waffe nochmal in einem Extrakoffer im Kofferraum, damit wirklich auch gar nicht erst er irgendwie in eine Situation kommt, wo er möglicherweise diese Waffe anwenden könnte. Also das wäre zum Beispiel das klassische Bedürfnis für einen Privatmenschen in Deutschland, eine Waffe zu haben. Also sehr, sehr klar beschränkt eben auf den Schießsport und auch gar nicht so einfach zu bekommen. Ja, und ansonsten bei Privatleuten würde mir dann noch einfallen Jäger. Ganz klar, also die Jäger, die haben natürlich ein Bedürfnis, eine Waffe zu besitzen. Die brauchen dann allerdings, um diese Waffe zu führen, auch gar keinen Waffenschein. Da reicht dann der Jagdschein. Da ist dann allerdings das Führen der Waffe wirklich auch auf das Jagdgebiet beschränkt. Das heißt, der Jäger, der darf die Waffe, die er zu Hause hat, auch nicht mal einfach mitnehmen, wenn er abends spät nach Hause kommt und sagt, Mensch, da fühle ich mich ein bisschen unsicher. Das geht natürlich nicht. Ja, also eine Waffe ist ja im Prinzip demnach auch ein Produkt, was man nicht so ohne weiteres erlangen kann. Und wo man sich vielleicht auch vorher überlegen muss, ob man überhaupt auch ja sich dem Aufwand entgegenstellen möchte, so ein Gerät dann richtig zu verwahren und darauf aufzupassen, wozu man ja offenbar, wie du eben auch gesagt hast, ja eine Pflicht hat. Genau, wenn ich die Waffe nämlich einfach so irgendwo liegen lasse möglicherweise und wer anders kommt dadurch zu Schaden, dann habe ich ein großes Problem. Oder wenn es gar nicht so weit kommt und ich die Waffe einfach nur in meinen Nachtschrank lege und ich werde dann möglicherweise von der zuständigen Waffenbehörde kontrolliert, dann kann das auch richtig Ärger geben. Also wenn man sich dazu entschließt, eine Waffe zu haben und dieses Bedürfnis auch wirklich hat, hat man natürlich eine hohe Verantwortung, der man nachkommen muss. Also das muss man sich gut überlegen. Ja, also ich würde da gerne in dem Punkt auch nochmal, weil es ist ja irgendwo ein kulturbehaftetes Objekt und auch ein Objekt, was auf eine Historie angelegt ist, wo Kunden eben offenbar auch immer gerne die klassischen Produkte kaufen, wie eben Walter. Wie sieht es denn mit modernen Waffen aus? Also ich habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt und gut, in Deutschland haben wir ja den Punkt, in der Armee wird eben nicht mehr so viel investiert, was ja von vielen Seiten hinsichtlich auch einfach vernünftig ist. In Amerika werden ja noch weit größere Gelder auch für Waffentechnologien freigeschaltet. Also da hat sich ja nun wirklich einiges getan. Also wir haben im Irakkrieg die Drohne, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ja, gibt sie schon so lange tatsächlich. Also wann die zum ersten Mal eingesetzt wurde, weiß ich nicht, aber die wird schon einige Jahre geben und es gibt ja auch Vorformen zur Drohne, so halbgesteuert und die heutige Drohne, die soll ja nun wirklich komplett autark agieren und was ja auch das Unmenschliche, Umstrittene daran ist, dann auch schlussendlich selbst entscheiden, wo dann geschossen wird. Ja. Und dann gibt es ja auch die Zukunftstechnologien, also was wir vor kurzem nur in Science-Fiction-Filmen hatten, der Laser, der jetzt tatsächlich fast zur Serienreife gelangt ist. Also es ist jetzt durch eine große Anstrengung an Forschung und Entwicklung eben gelungen, einen Laser zu entwerfen, mit dem man tatsächlich Objekte beschießen kann. Weil ich weiß nicht, ob da einfach nur der Forschungsdrang da ist oder einen technologischen, ob man einen technologischen Vorsprung haben will oder einfach nur wieder eine gewisse Statusmacht festigen will. Aber interessant ist, dass dieses Produkt nun wirklich auf den Markt gekommen ist. Es gibt davon auch Videos, findet man natürlich überall, wo Objekte damit beschossen werden vom amerikanischen Militär. Also da würde ich gerne nochmal einhaken. Du sagtest ja gerade, die Drohne, die selber fliegt, sich selbst steuert und auch selber entscheidet, ob sie irgendwo schießt oder nicht. Also ich finde, ganz im Ernst, das ist nichts anderes als eine Landmine. Ja, also was jetzt wirklich schlimmer ist, das maße ich mich jetzt hier mal nicht an zu entscheiden. Eine Landmine ist natürlich auch im tiefsten Maße unmenschlich, wenn man das so betrachten möchte. Auf jeden Fall. Auf der Ebene, ist ja klar. Und natürlich, also technologischer Unterschied ist es ja nun offenbar, dass der gegeben ist. Aber ich denke mal, die beiden Geräte haben eben gemeinsam, dass dort nicht mehr ein Mensch die Entscheidung trifft, wird da jetzt getötet oder wird möglicherweise die Waffe ausgelöst, um zu töten oder irgendetwas anderes zu tun, sondern diese Entscheidung trifft die Maschine selbst. Die Landmine trifft die Entscheidung selbst, indem da irgendwie der Sensor sagt, Achtung, da läuft einer drüber und dann macht die Landmine Bumm und der Sensor kann gar nicht unterscheiden, ob die Person, die da oben drüber läuft, jetzt ein unbewaffnetes Kind ist oder ob das tatsächlich ein feindlicher Soldat ist. Und letztendlich ist das mit der Drohne ja genauso. Die Drohne hat natürlich, wenn sie selber entscheiden muss, löse ich jetzt die Waffe aus oder nicht, die Möglichkeit, da auch Fehler zu machen. Das heißt, sie kann natürlich einen feindlichen Panzer beschießen und somit möglicherweise Menschenleben eben auch retten oder Terroristen beschießen, um so zu verhindern, dass diese Terroristen möglicherweise anderen Menschen oder Zivilisten etwas zu Leide tun. Allerdings kann natürlich auch diese Drohne Fehler machen und möglicherweise Menschen töten, die wirklich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben und auch für gar keinen Menschen eine Gefahr darstellen. Ja, natürlich. Das wird natürlich auch hinlänglich diskutiert. Und da ist natürlich häufig interessant, dass man immer wieder kenntlich wird, dass wenn es nicht im eigenen Vorgarten passiert, also not in my backyard, dann scheint es auch niemanden so wirklich zu stören. Und wir kennen das ja in unserer Kultur ja tatsächlich ja nur aus dem Fernsehen, aus Nachrichten, wie diese Drohnen eben eingreifen und auch nur sehr bruchstückhaft. Und einzelne Details werden ja in der Regel auch gar nicht übermittelt. Also davon erfahren wir ja gar nichts, welche Ziele abgeschossen werden, warum, ob das jetzt nun gerade ein gelenktes und ungelenktes Flugzeug ist. Das sehen wir ja alles gar nicht. Wobei ich mir häufig die Frage stelle, die Entscheidung, eine Waffe auszulösen, also wenn die durch einen Menschen getroffen wird, ist die Entscheidung dann besser? Ist es sicherer als die Entscheidung einer Maschine? Oder ist es letztendlich so, dass wenn ein Mensch eine Waffe auslöst, da letztendlich genauso viele, möglicherweise sogar mehr Fehler passieren, als wenn es die Maschine selber tut? Ja, das bezeichnet natürlich jetzt zwei Dinge. Also einmal erstmal die Angst vor diesen Technologien und zweitens, dass man sich auch mittlerweile mal reflektieren muss, wie tief diese Technologien, die einem die Entscheidung auch abnehmen, ins vornehmlich amerikanische Militär auch schon reinreichen. Also erstmal, wenn wir dort im Panzer sitzen, nur mal als Beispiel, dann schauen wir auch eigentlich grundsätzlich nur noch auf Bildschirme. Die Ziele werden relativ automatisch markiert. Wir bekommen die über Satellitenübermittlung reingegeben. Da wissen wir auch nicht, ob die Daten wirklich stimmen, ob die GPS-Daten richtig ausgelesen sind, ob die Ziele überhaupt die richtigen sind. Also ich glaube, da fusionieren dann die ganzen Wechselwirkungen und Möglichkeiten, die zwischen Mensch, Maschine und gewissen Vorhaben, die man eben etablieren möchte, dort anwendbar sind. Ich denke, ist es aber auch nicht außer Acht zu lassen, dass eine Drohne gewisse Chancen bietet. Dadurch, dass eine Drohne im Verhältnis zu einem Flugzeug preisgünstiger ist und auch keinen Piloten mit sich führt, hat man natürlich die Möglichkeit, ein größeres Risiko einzugehen. Das heißt, ich kann die Drohne möglicherweise für Aufklärungsflüge einsetzen, bei denen ich vielleicht nicht dazu bereit wäre, einen Piloten mit einem Flugzeug einzusetzen, weil das Risiko, dass dieser möglicherweise stirbt und ich ein Flugzeug verliere, viel zu hoch wäre. Bei der Drohne kann man sagen, naja gut, im schlimmsten Fall stürzt das Ding ab, aber es stürzt kein Mensch mit ab. Und insofern kann man natürlich, da man möglicherweise dort ein höheres Risiko eingehen kann, bessere Aufklärung leisten und dann bei späteren Angriffen möglicherweise auch gezielter zuschlagen, um so zu verhindern, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen. Ja, und das ist im Prinzip genau das Dilemma, womit solche Konstrukte und solche Gelder ausgegeben werden und solche Systeme auch am Laufen gehalten werden oder zumindest womit erwirkt wird, dass die Zivilgesellschaft es akzeptiert. Eben, dass man gerade sagt, wir schützen damit Menschenleben. Aber schlussendlich ist es halt nicht der Fall, sondern eigentlich zutiefst böse, wenn man das mal so ausdrücken möchte, weil es eben darum geht, gezielt zu töten. Und dass das nicht gut ist, das kann man sich, auch wenn man keinen besonderen Ethikkurs belegt hat, an drei Fingern abzählen. Und was es eben noch schlimmer macht, dass eben nach wie vor hinter solchen Kriegen in der Regel eigentlich so gut wie nur wirtschaftliche Interessen stehen. Landnahme und so weiter. Erdöl natürlich ein schönes Thema. In Zukunft vielleicht auch andere Rohstoffe, vielleicht auch Wasser. Und ja, ich glaube, da sollte man, wenn man das aufschlüsseln möchte, ob es hier um Gut oder Böse geht, da kann man, glaube ich, relativ schnell eine relativ vernünftige Meinung herausbilden, ob man jetzt einen Krieg will oder nicht. Und ich würde aber sagen, ich denke mal, wenn du sagst, also gut und böse, was du gerade ansprichst, ist, finde ich, sehr interessant. Also die Frage ist ja letztendlich immer, die Waffe ist ja erstmal nur ein neutraler Gegenstand. Die Frage ist ja, in welche Hand gebe ich diese Waffe? Und wir haben ja gerade schon mal über die Waffen in Deutschland gesprochen. Und es ist ja letztendlich sehr, sehr schwer, in Deutschland als Privatperson eine Waffe zu bekommen. Also wenn du dich jetzt entscheidest, Mensch, ich hätte gerne eine Waffe, dann musst du jetzt erstmal 1,5-2 Jahre lang schießen gehen, um dir dann möglicherweise so eine Berechtigung zu erwerben. Und dann wird auch wirklich geprüft, ob du zuverlässig bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mit dieser Waffe Mist baust, würde ich persönlich sagen, ist dann natürlich geringer als bei einem anderen Menschen, der nicht überprüft worden ist. Sehr interessant finde ich das, wenn wir jetzt auf Kriegswaffen gucken, wie ist das da eigentlich mit der Überprüfung? Wer darf eigentlich Kriegswaffen bekommen, auch möglicherweise von uns, und wer darf sie nicht bekommen? Und was muss man dafür tun, um zu beweisen, dass man zuverlässig ist? Also verglichen an dem Waffengesetz, was eben auch für Privatpersonen in Deutschland gilt. Ja, also ich würde das einfach nur mal einwerfen, weil mir das als erstes einfällt. Also innerstaatlich wird das wahrscheinlich die Verfassung und alle daran behafteten Gesetze irgendwie regeln. Und transnational geht es dann wahrscheinlich um beide rechtlichen Verhaftungen. Natürlich die entsprechende Situation, die ja meistens dann durch eine empfundene oder auch tatsächlich vorhandene Not bestimmt ist. Und das transnationale Handeln in so einen Staat hinein. Und da sind es ja in der Regel dann schon auch die wirtschaftlichen Interessen, die dann wieder für die Verteilung dieser Waffen sorgen. Also was dann auf der Welt alles an Geschäften mit Waffen, Waffenverschiebung und Machtverteilung geschieht, das ist, glaube ich, kaum noch zu durchblicken. Und ich glaube auch nicht, dass man dazu Informationen einsehen kann. Was ja relativ klar und einfach ist, ist, glaube ich, auch, wie das mit dem Waffenhandel von Deutschland aus zu anderen EU- und NATO-Staaten läuft, da ist es meines Wissens eben so, dass Waffen aus Deutschland relativ einfach in diese Staaten oder an diese Staaten verkauft werden können, da es sich um Bündnisstaaten handelt und diese ja auch als zuverlässig gelten und letztendlich ja auch mit für unsere Sicherheit sorgen. Interessant finde ich das immer, wenn es um Waffenlieferungen an Drittstaaten geht, Saudi-Arabien, wenn ich mir das jetzt mal angucke, im Verhältnis zu den Waffengesetz in Deutschland für Privatpersonen, dann weiß ich jetzt nicht, ob Saudi-Arabien tatsächlich ein Bedürfnis hat, was vergleichbar ist mit dem eines deutschen Bürgers, eine Waffe zu haben, beispielsweise dem Sportschützen oder dem Jäger, und ob die Zuverlässigkeit von Saudi-Arabien wirklich so geprüft werden kann, wie beispielsweise die Zuverlässigkeit eines deutschen Bürgers, der Sportschütze werden möchte oder Jäger werden möchte. Also zweierlei Punkte, da muss ich mal sofort einhaken. Also erstmal dieses andauernde und ewige Waffen und unsere Sicherheit miteinander zu erwähnen, finde ich schon mal vollkommen fraglich und fast an manchen Stellen schon irre, mit Verlaub. Ohne das jetzt auf dich zu beziehen, aber das ist ja so die langläufige Meinung, Waffen würden Sicherheit bieten, aber das tun sie ja eben schlussendlich in der Regel nicht. Und dann auch die Frage danach, dass man die Technologie hat als Industrienation, sich zu erlauben, sagen zu können, wir entscheiden, wer welche Waffen haben darf, um eine Sicherheit zu gewährleisten. Das ist eben auch schwierig. Also dieses Transnationale in anderen Staat hineinhandeln und sagen, nein, ihr dürft diese Waffen nicht tragen, das finde ich auch hochgradig nicht okay und völlig zu hinterfragen. Also Man merkt ja an der Stelle wieder, also ich bin eigentlich völlig gegen jegliche Verbreitung und Nutzung von Waffen, auch im wirtschaftlichen Sinne, auch in dem, auch mit der Problematik hin, dass man dann eben tatsächlich auch Abstriche vielleicht einfach mal machen muss. Naja, aber ich denke mal, zum Beispiel einig sind wir uns auf jeden Fall, dass die guten deutschen Walter-Waffen, was weiß ich, P99 oder sowas, sehr gute Polizeiwaffen übrigens, dass es kein großes Problem ist, wenn auch diese Waffen beispielsweise an die französische Polizei verkauft werden. Also ich denke mal, dass wir uns einig sind, dass ein zuverlässiger Staat natürlich auch eine zuverlässige Polizei hat und die mit guten Waffen ausgestattet sein muss. Da ist es wichtig, dass diese Waffen beispielsweise eben auch so einzusetzen sind, dass sie nicht immer tödlich sind, allerdings auch so einzusetzen sind, dass sie den Polizisten auch wirklich ausreichend ihn schützen, beziehungsweise dazu beitragen können, dass der Polizist möglicherweise wirklich ganz konkret anderes Leben schützen kann. Also ich denke mal, das ist ja kein Problem, da sind wir uns einig, dass das in Ordnung ist, wenn Walter an die französische Polizei Handfeuerwaffen verkauft. Ja, ich muss da auch da mal einhaken. Also es gibt ja immer die Idealvorstellung und ich finde, es ist auch nicht unbedingt abträglich, mal eine Utopievorstellung zu haben und zu sehen, finden sich irgendwann Wege, Praktiken, Handlungsmuster, die ermöglichen, über diese ganze Anwendung von Waffen auch in dem Bereich darüber hinauszukommen, weil so sollte es eigentlich sein. Also ich glaube, dass die Polizei, dass gerade die in der Regel auch mit reinen Elektrowaffen auskommen könnte, die eben tatsächlich nicht tödlich sind in Deutschland, das glaube ich würde hier reichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, da sind wir ja zum Beispiel auch schon auf einem ganz klar sichtbaren Weg. Wenn man sich mal die Polizeiausrüstung von vor 20 Jahren anguckt, die hatten damals eine Dienstwaffe, ein paar Handschellen und das war's. Heute haben die zufällig immer Reizstoffsprühgeräte. Einige Polizeieinsatzkräfte in Deutschland, ich glaube, das hat aber nur hier Spezialeinsatzkommando, haben eben auch schon diese Taser. Also das sind ja durchaus Optionen. Diese nicht tödlichen Waffen werden ja mehr. Das ist ja durchaus eine Entwicklung, die hätte es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben. Vor 20, 30 Jahren hatte man eben tatsächlich nur die Möglichkeit, gut, ich erschieße ihn jetzt oder ich lasse es. Und heute hat der Polizist eben schon mal die Möglichkeit zu wählen, naja, was brauche ich denn wirklich? Geht es nur darum, mich zu schützen? Dann reicht es vielleicht, wenn ich ihm irgendeinen Reizstoff dem Angreifer ins Gesicht sprühe? Oder geht es wirklich um einen finalen Rettungsschuss, da möglicherweise die Person andernfalls eine andere Person töten würde? Also da denke ich schon, da sind wir auf einem ganz klaren Weg, wo man durch den Einsatz von nicht tödlichen Waffen eben auch dahin kommt, dass die klassische Dienstwaffe häufiger nicht zum Einsatz kommt. Also das ist ja, denke ich, eine Frage der Zeit, bis man da auch andere Waffen haben wird, wo man ganz klar sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich noch sicherer und das ist auch so erprobt, dass die Schusswaffe vielleicht möglicherweise irgendwann nur noch in wirklich ja ganz speziellen Sonderfällen zum Einsatz kommen wird. Also ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, bis das dahin gehen wird. Ich meine, letztendlich ist ja auch jeder Polizist froh, wenn er nicht mit einer Waffe schießen muss, denn mit natürlichen Waffe schießen muss, denn das bietet ja auch immer das Risiko, dass er möglicherweise entweder einen Unbeteiligten trifft, dass er möglicherweise daneben trifft, dass er möglicherweise eine Person nur stoppen will, die aber dann doch stirbt. Also ich denke mal, das ist ja für alle Seiten ein gutes Ziel, aber da brauchen wir vielleicht einfach noch ein bisschen Entwicklung. Genau, und da sollte man auf jeden Fall im Fokus behalten, die Entwicklung dahin auch weiter zu verfolgen, dass wir davon möglichst weit loskommen. Also wir konnten uns ja damals auch nicht ausrechnen, dass die Waffe so wenig in Gebrauch ist, zum Beispiel bei der Polizei. Das war auch nicht klar. Da hieß es auch, nee, das ist ein Sicherheitsfaktor und das schützt. Wir haben nichts anderes, genau. Und stimmt offenbar nicht. Also, wie weit kann man noch gehen? Inwieweit kann man sich davon lossagen? Denn es ist nach wie vor einfach immer noch, ja, es ist immer noch ein Produkt, ein Gerät zur Ausübung von Macht, von Gewalt. Und das, finde ich, darf man ruhig immer mal wieder reflektieren und sich fragen, kann man vielleicht noch mal einen Schritt davon weggehen? Solange dadurch die Sicherheit jetzt ein paar bei der Sicherheit wieder, solange da natürlich die Sicherheit eines Polizisten oder die Sicherheit der Bevölkerung nicht weiter eingeschränkt ist, sondern möglicherweise erhöht wird, weil möglicherweise der Polizist hat viel, viel früher durch irgendeine nicht tödliche Waffe einzugreifen und es möglicherweise somit vielleicht gar nicht dazu kommen kann, dass eine Situation so stark eskaliert, ist das eine super Sache. Aber ich denke, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Okay, da bin ich auch erstmal bedient, aber dann nochmal als abschließenden Satz. Vielleicht ist die Sicherheit nicht so wichtig, wie dass man einfach keine Waffen hat, benutzt und auch nicht darauf zugreifen kann. Ich finde das eine sehr interessante Sache. Also beispielsweise habe ich mal in einem US-Bundesstaat gelebt, New Hampshire. Der hat im Verhältnis zu anderen US-Bundesstaaten eine wirklich unglaublich niedrige Kriminalität. Also wirklich unglaublich niedrig. Also ich erinnere mich daran, Kreditkarten haben wir ins Handschuhfach gelegt und das Auto nicht abgeschlossen und den Zündschlüssel haben wir oben aufs Armaturenbrett gelegt und das Auto auch nicht abgeschlossen. Da ist nie was passiert. Und das haben alle gemacht. Haustür nicht abgeschlossen. Also wirklich eine sehr, sehr niedrige Kriminalität. Das war auf der einen Seite ein Staat, wo man sagen kann, okay, niedrige Kriminalität. Auf der anderen Seite war es auch ein Staat, in dem Waffen allgemein sehr, sehr selten zum Einsatz gekommen sind. Das ist eins der Staaten, wo Waffen am seltensten überhaupt für irgendwelche Sachen wie Straftaten oder sonst irgendwas zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite wiederum ist es einer der Staaten mit den liberalsten Waffengesetzen. Also der Waffenverkauf ist dort nicht limitiert, dass man irgendwie sagen kann, ja, jeder kann irgendwie 3 Handfeuerwaffen haben, sondern allein das Vorzeigen des Führerscheins genügt, um sich da eigentlich relativ endlos mit Waffen eindecken zu können. Also nur mal als Beispiel, obwohl alles erlaubt ist, kann es auch dazu kommen, dass die Leute sehr geringes Interesse haben und die Dinge auch gar nicht zum Einsatz kommen. Finde ich auch sehr interessant. Wenn man da die Waffen von heute auf morgen einfach alle, ja, weiß ich, entfernen würde, würde wahrscheinlich nichts Großartiges passieren. Ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal abschließend über die Waffe schlechthin sprechen, die ja im Prinzip für jegliches Leben auf der Erde irgendwie ein essentieller Reflexionsfaktor oder zumindest einmal bedacht werden muss. Da wir alle wissen, dass die Atombombe ja irgendwo immer irgendwo im Hintergrund als Gefährdung vorhanden ist und die Staaten quasi damit Macht demonstrieren und den gefürchteten totalen Atomkrieg sogar auslösen könnten, wenn irgendwas schief geht, was ja vielleicht eine Waffe ist, die jegliche Verantwortungsfähigkeit vollkommen übersteigt. Was ist denn damit so los? Weißt du darüber was? Naja, also erstmal ist es natürlich gerade 70. Jahrestag der Abwürfe der einzigen beiden Atombomben, die jemals in einem Krieg genutzt worden sind, über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki. Das ist mit den Atombomben natürlich insofern sehr interessant. Sie sind zweimal zum Einsatz gekommen, haben unglaubliche Verwüstung angerichtet. Die Menschen in den Regionen leiden bis heute unter den Spätfolgen. Allerdings, danach ist diese Waffe nie wieder zum Einsatz gekommen. Und es gibt viele Staaten, die ein riesengroßes Arsenal von Atomwaffen haben und diese noch nie gegeneinander eingesetzt haben. Also ganz klassisch der Kalte Krieg, die beiden Mächte, Sowjetunion und Vereinigten Staaten, hatten beide unglaublich viele Atomwaffen. Davon sind heute einige verschwunden. Dennoch haben beide ja sehr, sehr viele. Es ist in der gesamten Zeit jedoch nie dazu gekommen, dass man sich gegenseitig angegriffen hat. Wenn man mal so ein bisschen zurückgeht in der Zeit, dann gab es in der Zeit davor, als es noch keine Atombomben gab, wesentlich öfter zwischen Großmächten Kriege. Also das soll auf keinen Fall ein Plädoyer dafür sein, zu sagen, hey, mit Atombomben kann man irgendwelche Probleme lösen. Allerdings, es scheint zumindest auch so zu sein, dass ein gewisses Gleichgewicht für eine Stabilität gesorgt hat. Oder ist das jetzt total falsch? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, das kommt 100%ig und ganz sicher nicht von der Atombombe oder deren Möglichkeit. Ich glaube, dass die Atombombe, die ja nun vielleicht auch in ihrer Entwicklung nicht wirklich verhindert werden konnte, früher oder später hätte man es umgesetzt und ausprobiert. Aber ich bin halt ganz eindeutig der Meinung, dass diese Schüren von Angst und dass diese Drohung, die man sich in der Hinterhand hält als Staat, kein funktionierendes und auch kein gesundes Mittel ist, um Frieden zu erzeugen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr weit hergeholt zu sagen, die Atombombe ist dafür verantwortlich, dass wir Frieden haben, weil Länder in Angst sich irgendwie nicht wehren. Weil ich glaube, wenn wirklich in Aussicht steht, dass es so einen Angriff gibt, dann wird die Zivilbevölkerung und der Staat und alle weiteren Akteure ohnehin alles tun, um sich in irgendeine Weise zu verteidigen. Also ich glaube eher, dass die Atombombe wirklich keinerlei positive Merkmale hinterlassen hat, die man irgendwie messen könnte. Man sagt ja zumindest immer, derjenige, der die erste Atombombe abwirft, ist der zweite, der eine abkriegt. Ja, das ist natürlich immer ein schönes Sprichwort, Gedankenspiel dafür, wo sich das vielleicht auch einfach in der Psyche ablegt, nämlich, dass es da eine Gefahr, eine Größe gibt, die eigentlich kaum regulierbar ist und der sich eben dann umso mehr niemand irgendwie drüber stellen kann und das irgendwie in Zaum halten kann, was da vor sich geht. Also, weil der Mensch macht nun mal Fehler und das macht er mit allen anderen Dingen auch. Warum sollte er die Atombombe dann plötzlich so gut wegschließen und so gut regulieren, dass halt nicht schief geht? Ich meine, wir hätten jetzt zum Beispiel die Kuba-Krise, wo es auch kurz davor stand. Was ist denn damit? Ja. Ist das von Hand zu weisen, nur weil es nicht passiert ist? Also natürlich muss man jegliche Atomwaffe sofort abmontieren. Absolut. Aber das Interessante finde ich, und da hat sich vielleicht auch so ein bisschen das Bewusstsein geändert, ist, dass ich tatsächlich glaube, dass zu Zeiten der Kuba-Krise die Möglichkeit, sowas tatsächlich einzusetzen und vielleicht auch der Gedanke, irgendwie in irgendeiner Form das dann doch beherrschen zu können, dann doch noch mehr verbreitet war als heute. Also ich möchte da nur mal erinnern an den Regierungsbunker, den wir hier in Deutschland auch von, ich glaube, 1972 bis 1997 hatten, eben ein groß angelegtes Bunkersystem in der Eifel, was dazu dienen sollte, in dem Fall, dass die Bundesrepublik durch Atomwaffen angegriffen wird, der gemeinsame Ausschuss Teile von der Bundeswehr und andere Regierungsbeamte eben in diesem Bunker unterkommen können, von dort aus noch autark 30 Tage weiterregieren können, um somit ja das zu überleben. Was ich ganz interessant finde, zum einen hat man relativ bald rausgefunden, aha, das ist ein schöner Bunker, der würde so einer Hiroshima-Bombe auch durchaus standhalten, allerdings auf gar keinen Fall den Bomben, die es dann schon in den 70er Jahren gab. Und zum anderen die Idee zu sagen, naja gut, dann packen wir halt die ganze Regierung da unten in so einen Bunker rein und dann werden die da schon noch überleben und regieren, ist insofern ja auch ein bisschen komisch, da natürlich die Frage ist, gut, was ist denn dann oben, wenn die alle wieder rauskommen? Also auf der einen Seite ist ja schön, wenn die Regierung weiterläuft, aber was ist denn dann mit den ganzen Leuten? Wozu bräuchte denn die Regierung auch, wenn oben alle kaputt sind? Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was passiert wäre, wenn man da genau eine Atombombe oben drauf geschmissen hätte. Aber ich denke mal, dass das schon ganz, ganz verheerende Auswirkungen auf den Rest der Bundesrepublik gehabt hätte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn irgendeiner im Kalten Krieg auf die Idee gekommen wäre, irgendwo eine Atombombe hinzuschmeißen, dass das wahrscheinlich nicht die letzte gewesen wäre. Also ich würde eher davon ausgehen, dass es dann schon zu so einem kleinen Schlagabtausch gekommen wäre und man auch damit hätte rechnen müssen, dass vielleicht die gesamte Fläche der Bundesrepublik danach eher platt ist. Ja, und das ist natürlich auch eine der beliebtesten Dystopien, die die Menschheit in der Moderne kennt, nämlich die totale Zerstörung und den totalen Atomkrieg. Mittlerweile gibt es ja auch die biologische Zerstörung, die ja zum Beispiel in diesen ja ganz platten Zombie-Thrillern, Zombie-Filmen immer wieder gezeigt wird. Also das zeigt schon aber dann tatsächlich aber auch einfach auf, welche Gefahren denn wirklich da sind. Und ich finde, das kann wirklich nicht schaden, sich das immer mal wieder anzugucken und immer mal wieder zu hinterfragen, was man denn mittlerweile daran vielleicht auch einfach ändern kann. Weil wir sind dem eigentlich nicht hilflos ausgeliefert, solche Zustände und solche Waffen und Waffensysteme zu haben. Ja, durchaus. Aber man kann ja zumindest beobachten, dass sich die ganze Atombombensache insofern so ein bisschen legt, als dass das jetzt zumindest, sag ich mal, in den westlichen Ländern jetzt nicht mehr so den Alltag dominiert, wie das noch vor einigen Jahren war. Ja, das macht es vielleicht nicht, aber trotzdem, da müsste man, glaube ich, ein bisschen ausgreifen auf die gesamte Atomtechnologie, die meines Erachtens an allen Ecken und Enden völlig zerstört, also völlig störerhaft ist. Und das wäre jetzt auch mal ein Thema für die nächste Folge, was wir auf jeden Fall machen werden, hier mal ein bisschen über Atomkraftwerke und insbesondere Atomenergie und alternative Energieformen sprechen, um das nochmal ein bisschen aufzuholen. Weil da kommen dann auch nochmal so ein bisschen die normativen Haltungen durch, die so herrschen gegenüber den zwei Lagern pro und contra Atomenergie. Und an der Stelle gehen wir jetzt auch erstmal raus und lassen das mal sagen. Alles klar. Ja? Dann bedanke ich mich. Danke.